Tabii üstte de küçük çıkıyor. Name ist Yusuf Seçkin. Ich bin heute der zuständige Arzt für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Thomas Zimmermann. Herr Zimmermann, am Ende Doppel-N, oder? Ja, Herr Doktor. Wie Selam alt aleyküm. sind Sie, Herr Zimmermann? Ich bin 46. 46. Evet. Ihr Geburtsdatum bitte? 1. Juli 1979. Sind Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 94 Kilogramm. Wie groß Sie sind? Ich bin 1,74 Meter. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, mein Hausarzt heißt Julian Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Was führt Sie heute zu uns, Herr Zimmermann? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor, ehrlich zu sagen, ich habe Bauchschmerzen. Ja, besonders seit 5 Tagen habe ich Bauchschmerzen. Im ganzen Bauch, ich kann sagen. Im ganzen Bau. Ganzen Bauch. Ja, Seit ich fünf fühle Tagen. immer, ich habe immer Völlegefühl, Blähungen. Ja, das stört mir. Blähungen. Alle sind seit 5 Tagen, oder? Ja. İşte, könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Stechend oder brennend. Ja, gibt es ein drückend Gefühl? Und ich kann, das ist diffüs oder ja, im ganzen Bauch. İşte bana Polyartik, ich kann sagen. Manchmal kommen, manchmal gehen. Yani nicht ich kann polyartik, wie polyartik beschreiben ya. Schmerzen sind nicht dauerhaft. Yani ich habe immer Schmerzen, aber manchmal kommt und Wie stark stärker sind die gewesen. Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, nicht schlimm. Das ist vielleicht 5, aber das stört mir mich. 5. Momentan 5. Ja. İşte strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nein, ich habe nicht gefallen. Ja, mir ist nicht gefallen. Hatten Sie das schon mal? Was habe ich schon mal? Diese Beschwerden. Ja, ich hatte ähnliche Beschwerden vor 3 Monaten, vor 10 Monaten. Letztes Jahr habe ich manchmal ähnliche Beschwerden, ja. Vor 3 Monaten, vor 6 Monaten. Vor 10 Monaten hatte ich Zehn Monaten. auch. Letztes Jahr hatte ich auch, ja. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Nein, ich habe eine Kräutertee getrunken. Und das hilft mir früher, aber letzte Mal ich habe getrunken, aber hilft mir nicht. Kräuter. Feuchteltee. Aber Sie nehmen keine Medikamente bisher. Nein. Haben Sie Brustschmerzen? Herr Zimmermann? Brustschmerzen nicht, aber manchmal ich fühle auch Oberbauch, manchmal Oberbauch. Unterbauch, manchmal Mittbauch. Ist Ihnen saures Aufstoßen aufgefallen? Ja, wenig, aber ich fühle, ja. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür? Haben Sie es bemerkt? Zum Beispiel nach dem Essen oder nach dem bestimmten Essen, bestimmte Lebensmittel. Ja, mir ist nicht aufgefallen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich manchmal Durchfall habe, manchmal Verstopfung habe im Magen. Und Seit manchmal wann? ich höre mein Darmgeräusch. Seit wann haben Sie Diarrhoe und Verstopfung? Durchfall und Ja, Verstopfung? wenn ich diese Bauchschmerzen habe, Mesela. manchmal habe ich Verstopfung, Was manchmal nehmen Sie dagegen? dagegen was? Ich verstehe nicht. Gegen Verstopfung und Durchfall. Ich nehme nichts, ich trinke Tee. Momentan haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Momentan habe ich Durchfall, habe ich dreimal heute mein Darm Wie entleert. sah Ihr Stuhl aus? Ja, das ist manchmal wasserig, manchmal Essreste, ich weiß nicht. Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Nein. Ist Ihnen Halsrasen oder Halsstolpen aufgefallen, Herr Zimmermann? Nein, nein, habe ich nicht. Haben Sie Atemnot, Husten? Nein, nein, Herr Doktor, ich habe keine andere Beschwerde. Haben Sie Schwellungen im Bauch oder in andere Körperregionen bemerkt, Herr Zimmermann? Ja, wenn ich Blähungen habe, mein Bauch ist wie geschwollen, aber ich weiß nicht, ob geschwollen oder nicht. Verstehen. Haben Sie Und Schluckbeschwerden? ich muss sehr oft pupsen. Upsen. Verstehen. Muss lassen. Haben Sie Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden habe ich nicht. Haben Sie Fieber, Stellfrost oder Nachtschweiß? Nein, Herr Doktor, ich habe nicht. Ihnen übel, Herr Zimmermann? Manchmal habe ich Übelkeit, ja. Sie haben recht. Manchmal habe ich Übelkeit. Müssten Sie sich übergeben? Nein. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Haben Sie etwas Verdorbenes gegessen? Nein, nein, Herr Doktor. Aber mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich viel Stress habe, besonders wenn ich miteinander streiten oder bei der Arbeit viel unterdrückt ist oder mit Was Chef sind oder Sie mit vom Beruf? Kollege, Herr Mama? ich bin Automobilkaufer. Verkäufer, Verkäufer. Und haben Sie Stress bei der Arbeit? Haben Sie Stress in Ihrem Familie oder in Ihrem Freundenkreis? Ja, natürlich. Ja, ich habe drei Kinder. Sie haben immer etwas. Sie möchten immer etwas. Ich bin, ja, manchmal streite Verstehe. ich mit meiner Frau und deswegen habe ich Stress, Herr Doktor. Verstehe. Wie ist Ihr Appetit, Herr Zimmermann? Mein Appetit ist gut, aber vielleicht wegen dieser Schmerzen habe ich 3 Kilo abgenommen in letzten Jahr. In einem Jahr. Ja, in einem Jahr. Ja. Können Sie gut schlafen? Ja, mein Schlaf ist auch nicht gut. Ich kann nicht durchschlafen. Wenn ich trinke ein Glas Sekt, schlafe ich besser. Verstehe. Wie oft trinken Sie Alkohol? Ja, 3 oder Protag trinke ein Glas Sekt. Drei oder vier Gläser täglich. Nein. Drei oder vier Mal pro Woche. Pro Woche. Ein Glas. Sechs. Ein Glas. Wie ist dir Wasserlasten, Herr Zimmermann? Es ist ganz normal. Waren Sie wegen dieser Beschwerden schon einmal beim Arzt? Ja, ich war vor 2 Jahren beim Hausarzt und er hat mir etwas gegeben, aber ich erinnere mich nicht. Wurde bei Ihnen eine Festdiagnose gestellt? Nein. Hat mir ein Säftchen gegeben, Säftchen für Verstopfung. Wurde bei Ihnen Magenspiegelung oder Koloskopie durchgeführt? Nein. Oder Darmspiegelung? Nein. Nein. Richtig. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich hatte 2 oder 3 Mal Harnweginfektion. Und hatte Antibiotika angenommen dagegen. Wie heißt das? Erinnern Sie sich? Nein, ich weiß nicht, Herr Doktor. Ich erinnere mich nicht. Wann war die letzte Infektion? Ja, es war vor zwei Infektion. Monaten. Vor 2 Monaten. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Ja, Bluthochdruck habe ich auch. Seit wann haben Sie das? Seit 10 Jahren. 10 Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Ich nehme Norvasc 10 Milligramm. Einmal, oder? Einmal, ja. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Zimmermann? Ja, mein Wurmfortsatz entfernt vor 15 Jahren. Hatten Sie noch andere Operationen? Nein, einmal. İşte. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ich hab ein Stauballergie. Hausstaub, oder? Ja. Hausstauballergie. Wie reagieren Sie darauf? Ja, manchmal schnupfe ich, manchmal ja mit Rhinitis. Rauchen Sie, Herr Zimmermann? Ja, ich rauche halb Schachtel Zigaretten. Seit wann rauchen Sie? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Seit wann trinken Sie Alkohol? Ja, seit vielleicht 20 Jahren. Trinken Sie außer Sekt eine andere Alkoholart? Manchmal trinke ich Bier mit meiner Freundin oder Freundinnen. Wie oft trinken Sie? Einmal pro Woche oder? Verstehe. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Drogen? Wie zum Beispiel Marihuana, Haschisch. Ja, als ich im Gymnasium war, habe ich ein oder zweimal Joint geraucht. Eins, zweimal Joint. Sie sind verheiratet? Ja. Leben Sie mit Ihrer Frau, oder? Ja, ich lebe mit meiner Frau Sind und Ihre Kinder gesund? sie sind gesund, ja. Gut zu hören. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie, Herr Zimmermann? Ja, meine Mutter leidet an Schlaganfall. Tut mir leid zu hören. Und Bluthochdruck. Ihr Vater? Ja, mein Vater ist leider an Lungenkrebs gestorben. Mir leid zu hören. Mein sehr Beileid. Jetzt sind wir mal. Können Sie es wiederholen? An Herzinfarkt, oder? Nein, Lungenkrebs. Lungenkrebs. Nee. In welchem Alter? Ja, mit vielleicht 80. Ach, sicher. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Tochter. Eine Eine Schwester, oder? Schwester, eine Schwester, ja, eine Schwester. Ist sie gesund? Gesund, ja, sie ist gesund. Gut. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich immer jogge. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Zimmermann? Ja, ich habe alle empfohlenen Impfungen gehabt. Gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, vor 3 Jahren war ich in China. Vor 3 Jahren. Ich möchte kurz zusammenfassen. Sie klagen seit 5 Tagen Bauchschmerzen im ganzen Bauch. Darüber hinaus klagen Sie über Blähungen, Vorliegefühl und Diarrhoe, Durchfall und Verstopfung, Herr Zimmermann. Ja, Sie haben recht. Haben Sie Besonders andere weitere Beschwerden? Schmerzen, Bauchschmerzen besonders. Ja. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, Herr Doktor, ich habe vielmal Ärzte und Ärztinnen besucht. Was kann ich haben? Was denken Sie Es ist zu haben? früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Zimmermann. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich Blut abnehmen und bildgebende Verfahren veranlassen. Mit dem Ergebnis können wir mehr übersprechen, Herr Zimmermann. Ja, werden Sie mit Schlauch untersuchen? Mit Schlauch. Wie gesagt, es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Zimmermann. Aber gegebenenfalls können wir es durchführen. Ich habe Angst, ich möchte nicht Schlauch. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir verabreichen oder wir geben Beruhigungsmittel. Sie erinnern sich nichts. Das schmerzhaft, oder? Es ist ein bisschen schmerzhaft, aber wir geben leichte Narkose und Sie spüren ganz nichts, Herr Zimmermann. Ja, durch den After möchte ich nicht. Unbedingt, ich möchte nicht durch den After. Wenn Sie nicht möchten, natürlich, wir dürfen nichts machen, Herr Zimmermann. Machen Sie sich Okay. deswegen keine Sorgen mit. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Wir können eine Untersuchung durchführen, wenn Sie erlaubt geben. Okay, vielen Dank. Gerne. Başladı. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Bitte schön. Es handelt sich um Thomas Zimmermann, einen 46-jährigen Patienten, geboren am 1.7.1979. Einen Meter 74 groß, 94 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 5 Tagen bestehender kolikartiger, drückender Bauchschmerzen oder Abdominalgie im ganzen Bauch ohne Ausstrahlung. Als Begleitsymptomen liegen Meteorismus vor. Ferner gab er an, diese Beschwerden vor 3 Monaten und vor 10 Monaten gehabt zu haben. Er sei deswegen beim Hausarzt gewesen, jedoch bisher keine feste Diagnose gestellt habe. Habe er dagegen Kräutertee getrunken, aber dieses Mal hat es ihm nicht geholfen. Darüber hinaus klagte er über Diarrhoe und abwechselnde Diarrhoe und Obstipation. Er hat heute dreimal Diarrhoe. Es sah wasserig aus. Die Frage nach Reflux, Tachykardie, Dyspnoe, Ödema wurde verneint. Er leidet an Stress bei der Arbeit. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Gewichtabnahme innerhalb von 12 Monaten. Sowie Insomnie, Form von Durchschlafstörung. Er leidet an Vorerkrankungen, leidet er an seit 10 Jahren arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Norvasc einmal täglich ein. Er hatte 2 bis 3 Mal Harnweginfektion. Die letzte war vor 2 Monaten. Es wurde mit Antibiotikum behandelt, aber der Name des Medikaments nicht erinnerlich. Bei ihm wurde vor 15 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Er habe eine Allergie gegen Staub, die sich mit Rhinitis äußert. Er ist Raucher, Senpegiers. Er trinke Alkohol 2 bis 4 Mal wöchentlich Sekt und ein Bier auch wo pro Woche. Er habe zwar 1 bis 2 Mal Joint konsumiert, als er im Gymnasium war. Er ist verheiratet, er lebt mit seiner Frau zusammen, er hat 3 gesunde Kinder. Er ist Automobilkäufer. In der Familienanamnese fand sich Apoplexie und arterielle Hypertonie bei der Mutter. Der Vater ist mit 60 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Schwester ist gesund. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Reizdarmsyndrom. Dafür schiebt hat er Bauchschmerzen, aber die Schmerzintensität wurde mit 5 bewertet. Und er hatte vor 3 Monaten und vor 10 Monaten ähnliche Beschwerden, aber bisher keine feste Diagnose gestellt. Ja, und er hat Stress bei der Arbeit. Als Differentialdiagnosen kommen, Gastroenteritis, chronische entzündliche Darmerkrankungen und Cholezystitis in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst bei den Patienten eine körperliche Untersuchung durchführen. Im Rahmen der Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparametern erfassen. Anschließend würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei der Inspektion achte ich auf Allgemeinzustand des Patienten und Hautfarbe des Patienten. Bei der Palpation achte ich auf Druckschmerzen, Loslassschmerzen, Abwehrspannung und mögliche Organomegalie im Bauch. In diesem Fall Palpation ist wegweisend für uns, Herr Oberarzt. Zur weiteren Diagnostik würde ich Laboruntersuchungen durchführen, um das Blutbild, die Entzündungswerte, die Leber- und Nierenwerte, GGT, Amylaswerte, Lipaswerte zu bestimmen. Zur weiteren Abklärung würde ich apparative Diagnostik durchführen. Zunächst würde ich Röntgen des Abdomens veranlassen, um eine mögliche Perforation auszuschließen. Danach würde ich Sonografie des Abdomens durchführen. Wenn die Befunde unklar sind, können wir CT veranlassen. Und in diesem Fall erleidet an seit ungefähr einem Jahr Bauchschmerzen. Deswegen sollten wir Magenspiegelung, Ösophagogastroduodenoskopie durchführen, um eine mögliche Krebs oder ein andere Magenpathologie oder Ösophaguspathologie auszuschließen. Gegebenenfalls können wir auch Koloskopie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten zuerst ein Spasmolytik verabreichen, um die Bauchschmerzen zu behandeln. Und ich würde auch eine psychiatrische Konsil veranlassen, um die Therapie zu optimieren. Ich empfehle ihm Psychotherapie, Gruppentherapie und gegebenenfalls Antidepressant, wie zum Beispiel Serotonin, Paroxetin. Ja, Herr Oberarzt, mein Plan war, wie mein erzählt. Wenn Sie geben mir erlaubt, jetzt werde ich Sind durchführen. Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? Würde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren? Herr Kollegin, Sie haben gesagt, meine Verdachtsdiagnose ist Reisdarmsyndrom. Wie können Sie Reisdarmsyndrom bestätigen? Reisdarmsyndrom ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose, Herr Oberarzt. Deswegen müssen wir mögliche Organopathologie ausschließen. Mit geplanten Maßnahmen, wie zum Beispiel Sonografie, Ösophagoduodenoskopie, Koloskopie. Würden Sie in diesem Fall ERCP durchführen? In diesem Fall ist ERCP nicht sinnvoll, Herr Oberarzt, am Anfang. Wenn wir eine Gallenstein im Gallenwege oder Pankreaswege beurteilen, sollten wir auch ERCP durchführen. Was erwarten Sie bei der Ultraschall des Abdomens? In diesem Fall erwarte ich eigentlich keine Befunde, nur wegen Luftansammlung vermehrte Kolonschnitt erwarte ich. Was beobachten Sie bei dem Röntgen des Abdomens? Bei der Röntgen des Abdomens achte ich auf Perforationbefunde, freie Luftansammlung Und und auch İleus, Ileus Megakolon. oder Volvulus, ja. Möchten Sie in diesem Fall Herzenzime? Ja, Herr Oberarzt, Sie haben recht. Er leidet an drückenden Bauchschmerzen. Deswegen sollten wir Herzenzyme analysieren oder überprüfen. Aber Wie können Sie ein Rektalkrebs bei der körperlichen Untersuchung ausschließen? erste Maßnahme würde ich eine digitale rektale Untersuchung durchführen. Bei der digitalen rektale Untersuchung sind die Tumorgewebe können die Tumorgewebe tastbar sein. Okay. Was verschreiben Sie bei den Patienten nach der Akutbehandlung? Nach der Was Akutbehandlung, Medikamente meine ich? sollte ich sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich Antidepressan wie zum Beispiel Serotonin, Paroxetin oder Venlafaxin empfehlen und Psychotherapie ist sinnvoll und wir können ein Buscopan verschreiben als Empfehlen Sie den Sportmedikament. Patienten in Beweglichkeit, zum Beispiel täglich halbe Stunde laufen, spazieren gehen? Ja, Herr Oberarzt, ich habe es vergessen. Natürlich sollten wir es empfehlen, tägliche ausreichende körperliche Aktivität. Aber Sie treibt regelmäßig Sport. Ich habe diese Fragen gestellt. Er joggt. Er macht Joggen, oder? Yogun ist nicht Beweglichkeit. Stabilisiert, denke ich. Alles klar. Ich empfehle ihm aktive, regelmäßige Aktivität. Wandern zum Okay. Könnten Sie so uns Koloskopie aufklären? natürlich, Herr Oberarzt, Koloskopie ist eine bildgebende, apparative Diagnostik. Bei der können wir Rektum, Kolon und bis Terminal Ileum beurteilen. Mit Hilfe eines Schlauches. Das Schlauch enthält eine Kamera und eine Lichtquelle. Wir führen das Schlauch durch den After bis Terminal Ileum. Während dieser Untersuchung können wir Darmwände und Polype darstellen. Auch können wir eine Gewebeprobe entnehmen. Das ist eine schmerzhafte Untersuchung. Deswegen sollten wir leichte Narkose verabreichen. Und vor der Untersuchung sollte der Patient oder die Patientin vorbereiten. Vor einem Tag vor der Untersuchung darf er nicht feste Lebensmittel essen. Vor 6 Stunden darf er nicht trinken. Und nach der Untersuchung braucht er eine begleitende Person? Er darf nicht Auto fahren oder nicht eine wichtige Entscheidung getroffen. Wie ernährt den Patienten in diesem Fall? Was empfehlen Sie? Es ist ein bisschen kompliziert. Vor 3 Tagen feststellen vor der Untersuchung vor 6 Stunden darf er nicht trinken, ich glaube. Aber Sie haben schon gesagt, er darf trinken. Ja, bis Und Untersuchung er muss nutzt er er trinken. Er nimmt oder der Patient oder die Patientin sollte Abführmittel nehmen ein Vortag vor der Untersuchung. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Bitte gehen Sie unser Infodesk und nehmen Sie Ihr Zertifikat. Vielen Dank, Herr Omeras. Ich habe Ende. heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, bitte. Ja, ich berichte über den 46-jährigen Patienten Herrn Thomas Zimmermann, der 1,74 Meter groß ist und 94 Kilogramm wiegt. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Tagen bestehender Kolligartiger, diffuser Drückender, Bauchschmerzen vor. Außerdem klagte er über Diarrhe und Obstipation im Wechsel. Darüber hinaus ja oder Begleitsymptome sind Nausea, Flatulenz, Meteorismus, Völlegefühl, Pyrosis. Ja. Der Patient berichtete über 3 Kilogramm Abnahme innerhalb eines Jahres. An Vorerkrankungen gab er oder an Vorerkrankungen gab er an, dass er seit 10 Jahren arteriell Hypertonie leidet und er hatte dreimal Harnweg-Infektion in letzten 2 Jahren. Er nimmt regelmäßig Norvasc 10 Milligramm morgens und er trinkt Kräutertee gegen Bauchbeschwerden oder Abdomenbeschwerden. Bei der Patientin wurde vor 15 Jahren Appendektomie durchgeführt. Er ist vollständig geimpft und er leidet unter Stauballergie, die sich mit Rhinitis äußert. Er raucht Halbschachtel Zigaretten seit 20 Jahren, ein Glas Sekt 3 oder 4 Mal pro Woche seit 20 Jahren. Und Drogenkonsum wurde verneint. Sein Vater ist an Lungenkrebs mit 80 gestorben und seine Mutter leidet an Schlaganfall und arteriell Hypertonie. Er hat eine Schwester und sie ist gesund. Er treibt regelmäßig Joggen und er ist verheiratet und hat 3 gesunde Kinder. Er ist Automobilverkäuferin und bei der Arbeit ist er unter Stress. Und auch ich habe vergessen zu sagen, er leidet unter auch Insomnie in Form von Durchschlafstörungen. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Kolon irritabel Reizdarm Syndrom hin differenziell diagnostisch kommen ulkus duodeni ulkus ventriküli kronische entzündliche Darmerkrankungen Morbus Crohn Colitis ulcerosa in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen. Ich taste Ganzbau ab, ob es Abwehrspannung, Schwellung, vergrößerte Lymphknoten gibt und ich höre den Bauch ab, ob es erhöhte Darmgeräusch oder verminderte Darmgeräusch gibt. Und ich achte auch Hautveränderungen, ob Ikterus oder vergrößerte oder jugular ven oder ob venen gibt Hautvenen gibt und auch ich werde Blut abnehmen besonders ich würde großes Blutbild Entzündungsparameter CRP BSG Nieren- und Leberwerte und ja, natürlich Tumörmarker CEA 125 und CA 19-9 bestimmen lassen. Ich werde auch ein Ureas Atemtest durchführen und ein Stuhlprobe abnehmen, um mögliche Blut im Stuhl zu bestätigen oder auszuschließen. Anschließend werde ich Bauchsonografie durchführen, um mögliche vergrößerte HEPA oder Milz oder Splenomegalie, Hepatomegalie auszuschließen oder Bauchtümör auszuschließen. Gegebenenfalls verdiği ein gastroözefagal duodenoskopi und koloskopi durchführen, um mögliche Magenkrebs oder Magengeschwür oder ulkus ventriküli auszuschließen oder kolonkarzinom auszuschließen oder Colitis Okay. ulcerosa und Morbus Crohn auszuschließen, Frau Okay, war der Patient früher beim Arzt wegen NLH verdi? Oder Ja, das der Patient hat vielmal ihre Hausarzt besucht, aber eine bestimmte Diagnose wurde nicht festgestellt. Hat sie gegen Obstipation ja. Hat der Patienten Maßnahmen? Berhemaßnahmen. Ja, zum Beispiel eine Endoskopie oder Nein, Kolonoskopie nein. Bei der Patientin keine oder Koloskopi oder Endoskopi wurden durchgeführt. sonografi Ja, laboratuvarı. wir haben keine Information über Sonografie. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich auch Sonografie fragen. Oder Ja, die dersin. Frage befunde, oder die klinischen Befunde, wie können fragen. Der Ja. Patient hat eine oder einige Unterlage und Dokumente dabei. Ja. Wir müssen auf jeden Fall Patientakte auch fragen, ob der Patient hat. Okay, Ihre Verdachtsdiagnose ist Reisdarm-Syndrom, und wie wird das Reisdarm-Syndrom diagnostiziert? Ja, für Reizdarm-Syndrom ist ein Oder ausschließende Diagnose. Müssen wir zuerst alle organische Diagnosen ausschließen. Beispiel mit Hilfe einem Ösophagogastroödendoskopie müssen wir Ulkus peptikus, ulkus duodeni und mit Hilfe koloskopi müssen wir kolitis ulcerosa und auch Morbus Crohn ausschließen. Und nachdem wir alle organische Diagnosen ausschließen haben, danach können wir ein Reizdarmsyndrom diagnostizieren. Das ist eine nicht psychosomatische, Okay. wie psychosomatische Diagnose, deswegen hat Verbindung mit Stress. Okay, gibt es einen Zusammenhang mit Stress oder Ernährung? Ja, der Patient ist immer unter Stress, besonders bei der Arbeit und mit drei Kindern zu Hause. Manchmal streitet er mit ihrer Frau Dann Ihre Beschwerden verschlimmert. Der Patient hat gesagt. ja, hat gesagt, wenn der Patient Stress hat, die Beschwerden sich verschlimmern. Der Patient hat gesagt, ja. Okay, wie häufig treten die Beschwerden auf? Ja, ich würde den Patient ambulant behandeln. Meiner Meinung nach die Beschwerden sind chronisch. Seit 5 Tagen sich verschlimmert, aber er hat chronische Beschwerden. Zuerst werde ich eine Lebensstilumstellung oder Lebensstilveränderungen empfehle ich. Beispiel, der Patient sollte Sport treiben und muss auch Ernährung, Entschuldigung, ich höre nicht, Frau Sabah Beres. nasıl jogging Ja, er regelmäßig? joggt regelmäßig, aber ich empfehle mehr Sport zu treiben. Mehr Und Sport. ich empfehle Gewichtabnahme. Er ist 94 Kilogramm. Er ist 94 Kilogramm. Ich empfehle Gewicht abzunehmen und auch scharf und fettiges Essen ich empfehle aufzuhören und Aber der besonders Patient hat eine Gewicht Abnahmegeschichte. Richtig? ja 3 Kilogramm hat er abgenommen, aber das ist nicht genug meiner Meinung nach. Okay. Mindestens ich empfehle 10 Kilogramm abzunehmen. Mit Hilfe Sport und natürlich Ernährung mit Ernährung verändern oder der Patient muss nicht Alkohol trinken. Und mit dem Zigaretten aufzuhören, ich empfehle auch aufzuhören. Und mit sauriges Essen oder Trinken ich empfehle zu verzichten. Ja. Okay, welche Therapie würden Sie durchführen? Ja, ich empfehle Durchführen. krampflösende Medikamente empfehlen. Beispiel metospazmil buskopan, Gegenbauchschmerzen und eine ya serotonin reuptake inhibitor auch ich empfehle den Patienten. Das kann auch hilfreich sein. Und ein Verhaltenstherapie kann hilfreich sein. Psychotherapie auch kann hilfreich sein. Wir size eine psikiyatrische Konsil anfordern oder? Ja, wenn die Beschwerden sind immer da und wenn wir haben keine Lösung gefunden oder wir haben keine Lösung, danach werde ich einen ja ein psikiyatrisches Konsül auch empfehlen oder anfordern. Okay, könnten Sie uns Kolonoskopie aufklären? Ya koloskopi ist ein Bildgebendes Verfahren. Mit Hilfe ya koloskopi besteht aus ein Schlauch, flexibel Schlauch, ein Kamera, Licht und Linsen. Wir führen durch After durch After Schlauch ein bis Düğenum und wir können gleichzeitig Es ist Bild nicht auf. möglich, durch den hafta bis Düğenum. Ja. Biz Durch den terminal hafta Terminal ileum. Ja, Entschuldigung, Terminal ileum. Ich habe falsch gesagt. Biz Terminal ileum. Ja, das ist ein endoskopisches Verfahren. Wir führen flexibel Schlauch bis Terminal ileum ein. Evet. Und gleichzeitig können wir bilden auf einer Monitör darstellen und gleichzeitig können wir ein Gewebeprobe entnehmen oder wenn ein Blutung gibt können wir stillen und ja. Wir nutzen Koloskopie nicht nur diagnostizieren, sondern auch zu behandeln. Können wir nutzen Koloskopie. Das ist eine ja manche Patient wenn Patient hat Angst, können wir ein Sedation Anästhesie verabreichen. Oder Schlafmittel verabreichen. Bevor Koloskopie muss sollte der Patient seine Darm entleeren mit Hilfe Abführmittel. Vor 2 Tagen Patient muss mit Festernährung aufhören. Danach vor einem Tag muss Patient nur flüssige Ernährung ernähren und vor 8 Stunden Patient muss mit dem Ernährung aufhören. Nur Okay. Wasser kann trinken vielleicht. Nach der Untersuchung, Patient muss mindestens 2 Stunden, Patient wurde Mindestens zwei Stunden oder wird beobachtet müssen oder müssen beobachtet werden. Und Patient kann nicht allein wichtige Entscheidungen treffen oder Auto fahren. Ein Tag ist wichtig. Ein Tag ist wichtig nach dem Okay. Erfahrung. Okay, teşekkür für diese Informationen. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich, bitteschön. Ja. Es handelt sich um Herr Thomas Zimmermann. Herr Zimmermann ist 46 Jahre alt, 94 Kilogramm schwer, 1,74 Meter groß. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Tagen bestehende ganz abdominal Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Welche Fachbegriff können wir hier benutzen für ganz Bauchschmerzen, Abdominalschmerzen? Ganz voll oder Also generalisierte generalisierte abdominal Schmerzen. können wir sagen, ja. Schön. Generalisierte, ja. Dem Patienten zufolge sind die Schmerzen drückend und kolikartig. Die Schmerzintensität wurde auf eine Schmerzskala mit 5 von 10 bewertet. Der Patient habe früher Beschwerden viele Mal gehabt, aber Meine Kollegin, okay. Also der Patient leidet unter abdominalen Schmerzen. Also hat der eine Notfallsituation, denken Sie so? Ich habe der Patient gesagt, der Patient hat viele ähnliche Beschwerden früher und der Patient, die Schmerzintensität ist nicht stark, es war 5. Nee, ich meine, momentan hat der Patient eine Notfallsituation. Momentan, ich denke, der Patient hat keine Notfallsituation. Welche Notfallsituationen kennen Sie bei einer Abdominalschmerzen? Ja, es gibt viele Notfallsituationen mit abdominal Krankheit wie Appendektomie, Divertikulitis, Appendicitis, Entschuldigung, Appendicitis, Divertikulitis, gastrointestinal Blutung, ileus und ovarial Torsion. Ovarial torsiyon und perforasyon ja. An welcher Seite erwarten Sie eine Schmerzen bei einer Appendicitis und einer Divertikulitis? Wenn der Patient Appendicitis hat Patient rechte unterabdominal Schmerzen. Wenn der Patient Divertikulitis hat, hat Patient unter linke Seite abdominal Schmerzen. Linksseitige Unterbauchschmerzen, genau. Und welche Begleitsymptome erwarten Sie bei diesen Erkrankungen? Ja, wenn der Patient hat Appendicitis, gibt es Fieber, Prexi, Nausea und Lostlas Durukschmerzen und Abwehrspannung Abwehrspannung und Appetitlosigkeit ist sehr wichtig. Aber wenn der Patient hat Divertikulitis, der Patient hat wechselnde Obstipation und Diarrhoe und außerdem der Patient hat Fieber auch und Nausea, Übelkeit, Appetitlosigkeit, ja, es war. Und ich würde dem Patienten Blut abnehmen. Und wenn der Patient hat entzündete Parameter, dass diese Sprissel Divertikulitis oder Appendicitis. Okay, lass uns ein bisschen über diesen Patienten Okay. sprechen. Also der Patient leidet unter Abdominalschmerzen. Welche Begleitsymptome hat er? Der Patient hat Pyrosis, Flatulenz, Meteorismus, Vollegefühl und Nausea. Außerdem der Patient hat mir gesagt, die Beschwerden sind mit Stress schlimmer geworden und der Patient hat also Stress und es ist sehr wichtige Symptome, dass der Patient hat Welche Stressfaktoren hat der Patient? bei der Arbeit und Alltag. Was ist Der er von Beruf? Patient hat Automobilkaufer. Ja, sie hat mir gesagt, ich habe viele Stress bei Arbeit. Und ich denke, sehr wichtige Symptome ist wechselnde Obstipation und Diarrhoe. Das spricht für, ich denke, Reizdarmsyndrom. Also, was ist Ihre Verdachtsdiagnose bei dieser Patientin? Ja, ich gehe von einem Verdacht auf Reizdarmsyndrom aus. Der Patient typische Symptome dafür ausweist. Der Patient leider unter wechselnde Obstipation und Diarrhoe und der Patient hat sehr lange Vorgeschichte für anliche Beschwerden und der Patient hat Meteorismus und mit Stress mit Stress sind die Beschwerden schlimmer geworden. Diese Sprechen für Reizdarmsyndrom, ich denke. Okay, an welcher Vorerkrankungen leidet der Patient? Der Patient hat arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und vor 2 Monaten hatte er Harnweginfektionen 2 bis 3 Mal und der Patient wurde mit Antibiotik behandelt. Aber der Name, die Dosierungen und Häufigkeiten sollte geklärt werden. Und der Patient, es wurde bei dem Patienten eine Appendektomie vor 5 Jahren durchgeführt. Okay, seit wann leidet dieser Patient unter diese Symptome insgesamt, ich meine? Ja, ungefähr 1 Jahr hat der Patient ähnliche Beschwerden und er ist deswegen bei ihrem Hausarzt gewesen, aber es wurde bei ihm keine bestimmte Diagnose festgestellt, Herr Oberst. Welche Fragen sind sehr wichtig bei diesen Patienten für seine Vorgeschichte? Ja, Ernährung und Stress sehr wichtig und ich musste den Patienten gefragt, gibt es endliche Koloskopie oder Endoskopie durchgeführt. Richtig, sehr, sehr wichtig. Und wurde bei dem Patienten eine Koloskopie durchgeführt? Ja, nein, der Patient hat mir gesagt, es wurde bei ihm keine Koloskopie durchgeführt. Okay, dürfen wir eine Koloskopie bei diesem Patienten durchführen? Ja, natürlich, jeden Fall. Dürfen wir? Ja, aber nach der Akutbehandlung. Also, was denkt der Patient an eine Koloskopie? Dürfen wir? Für Diagnose oder Diagnostik? Was hat der Patient über Koloskopie gesagt? Erinnern Sie sich? Ja, ich habe nicht erinnert jetzt. Okay, also der Patient macht auf keinen Fall eine Koloskopie. Also er hat gesagt, Ja. wenn ich alles richtig verstanden habe, dürfen wir eine Koloskopie bei diesem Patienten durchführen? Ohne Erlaubnis, ich meine. Ja, natürlich nicht. Ja, wir müssen Patienten erlauben, um diese Koloskopie durchzuführen, ja. Okay, was würden Sie diesem Patienten über Koloskopie empfehlen? Ja. Ja, für Patienten, oder? Ja. Ja. Wir werden bei Ihnen eine Koloskopie durchführen. Das ist eine Eingriffe Methode, eine endoskopische Untersuchung. Das ist ein bisschen unangenehme Untersuchung. Deswegen geben wir Ihnen eine Schmerzmittel, damit Sie bei der Untersuchung schlafen kann. Vor der Untersuchung sollten Sie mindestens 6 Stunden nicht essen und trinken. Vor der Untersuchung 12 Stunden am Abend müssen Sie eine Abführmittel mit 3 Liter Wasser trinken und morgen wieder 3 Liter Wasser mit Abführmittel trinken, damit ihre Dickdarm leer ist. Diese Untersuchung ist ungefährlich und es gibt keine Kontrastmittel und Strahlen. Bei der Untersuchung gibt es bei der Untersuchung gibt es möglich eine Komplikationen wie Blutungen oder andere. Nach der Untersuchung sollten Sie eine wichtige Entscheidung nicht treffen, wie selbst Auto fahren oder einen Vertrag schreiben. Wir empfehlen Ihnen, eine Begleitperson mitzunehmen, damit Sie ihn nach der Untersuchung nach Hause bringt. Okay, das ist die Aufklärung. Ja. Danke für diese Aufklärung. Aber also könnten Sie bitte dem Patienten erklären, warum diese Untersuchung sehr wichtig Ja, ich ihm verstehe. ist? Ich verstehe. Das ist un Das ist, diese Untersuchung ist sehr wichtig. Wir müssen um ihre Diagnose zu stellen, müssen wir diese Untersuchung durchführen. Warum? Wie alle organische andere Bauchprobleme auszuschließen. Okay. Vielen Dank, Herr Kollege. Also die Zeit ist um. Ja. Bitte gehen Sie zum Infodesk und nehmen Sie Ihr Zertifikat. Danke schön, Herr Oberst. Ich bedanke